Ihr Vorzimmer des Herrn Staatssekretär Baren? Der Herr Staatssekretär ist leider nicht mehr zu sprechen. Na, das muss nicht angenehm für Sie sein, Mademoiselle Angélique, die Leute abzuweisen, wenn doch jeder weiß, dass der Herr Staatssekretär noch in seinem Büro ist. Die Stunde nach Büroschluss ist die einzige Stunde am Tage, Herr Printemps, in der Herr Baren nur Mensch und nicht Beamter ist. Nachher hat er wieder eine Sitzung und später ein Gespräch mit einem ausländischen Journalisten, das er vorsichtshalber in ein Restaurant gelegt hat, damit er wenigstens seine Abendmahlzeit einnehmen kann. Also verspeist er heute schon einen Journalisten. Dann habe ich keine Chancen für mein Interview. Ich sagte Ihnen doch schon, Herr Printemps, der Herr Staatssekretär gibt keine politischen Auskünfte. Nur kein Wort von Politik. Meine Idee ist eine Artikelserie, das Hobby unserer Politiker. Beim Minister de Picour war ich schon. Hat er Sie empfangen? Minister de Picours Steckenpferd ist das Sammeln von Napoleon-Andenken. Stimmt. Na, und das Steckenpferd von Herrn Staatssekretär Baren heißt Höhlenforschung. Er hat bis jetzt 7 Höhlen begangen, davon 2 neu entdeckt und vorgeschichtliche Spuren gefunden. Darunter das völlig erhaltene Skelett eines Mammut, einiger Höhlenbären, was ihn aber nicht völlig befriedigt. Sein Ehrgeiz ist, die Reste eines vorgeschichtlichen Menschen zu finden. Im Augenblick schreibt er ein Buch über seine bisherigen Erfahrungen. Und es ist die Stunde nach Büroschluss, also diese Stunde, die er sich dafür gönnt. Ah, hier sind Doppeltüren. Ich wette, man könnte ihn hören, wie er in die Diktiermaschine spricht. Stimmt's? Wie haben Sie das herausbekommen? Na, ein ganzer Journalist, das muss ein halber Detektiv sein. Herr Baren hat es aber nicht gern, dass von seinem Steckenpferd gesprochen wird. Na, Herr de Picour auch nicht. Aber unser politisches Leben, das verbreitet manchmal einen Duft, dass es sehr erholsam ist, wenn ein hoher Staatsbeamter Rosen züchtet. Hier Vorzimmer des Herrn Staatssekretär Baren. Der Herr Staatssekretär ist leider nicht... Verzeihung, Herr Minister, ich hörte nicht gleich, dass Sie... Ich verbinde mit Herrn Staatssekretär. Naja, der Herr Minister, der darf die besinnliche Stunde des Herrn Staatssekretärs stören. Naja, so war der kleine de Picour schon als Kind. Na, Sie wissen doch, dass Herr Minister de Picour und Herr Staatssekretär Schulfreunde waren. Ja, Freunde wie Hund und Katze. Aber woher wissen Sie das? Na, ich sage Ihnen doch, ich bin ein halber Detektiv. Ich verfolge meine Opfer bis in ihre Jugendzeit. Ich weiß sogar, dass der kleine de Picour die Schularbeiten von dem kleinen Baren regelmäßig abschrieb. Nicht, weil er dümmer war, sondern weil jeder von jedem abschrieb und er sich nicht absondern wollte. Na, und da hat ihm der kleine Baren einmal einen Streich gespielt. Er hat zum Schein lauter falsche Lösungen hingeschrieben und de Picour ist darauf hereingefallen. Das wusste nicht einmal ich. Da hätten Sie wie ich einmal nach Aubrecourt fahren müssen, wo die beiden her sind. Ja, kennen Sie Herrn Baren schon lange? Ich arbeite seit 15 Jahren mit ihm. Ich war 17, als ich das erste Diktat von ihm bekam. Aha, Sie haben ihm sozusagen Ihre Jugend dargebracht. Nein, nein, ich meine das nicht amorös, sondern, naja, sagen wir, arbeitstechnisch. Also mich interessiert vor allem die bewundernswerte Popularität des Herrn Staatssekretär. Man macht Witze über ihn, er ist ein beliebtes Objekt der Karikaturenzeichner. Aber er redet nie viel. Und wenn er spricht, dann ist es meist langweilig. Verzeihen Sie. Und trotzdem... Herr Printemps. Ja? Ja, es ist wie im Theater. Das Stück läuft, es sind schrecklich viele Personen auf der Szene, aber das Publikum langweilt sich. Und plötzlich tritt der Komiker auf. Er sagt kein Wort. Aber die Herzen der Zuschauer fliegen ihm zu. Es ist ein Geheimnis. Womit ich den Herrn Staatssekretär nicht mit einem Komiker vergleichen möchte. Ja, wie Sie sagen, es ist ein Geheimnis. Das Geheimnis der Persönlichkeit. Und was den Humor betrifft, wie gut wäre es, wenn mit mehr Humor regiert würde auf der ganzen Erde. Das ist das Rufzeichen des Herrn Staatssekretär. Er wünscht mich zu sprechen. Herr Printemps, ich lasse Sie nicht gerne allein im Vorzimmer. Oh, Mademoiselle, für heute genügt mir die Atmosphäre des Vorzimmers. Auf Wiedersehen. Notieren Sie meinen Namen. Printemps, ja, ich komme wieder. Oh, Mademoiselle Angélique. Herr Staatssekretär? Aber Angélique, ich bat, Sie sollten mir alle Anrufe fernhalten. Und im Notfalle sollten Sie sagen, dass ich an der Rede für die Eröffnung der Autoschau arbeite. Ich habe alle Anrufe abgewimmelt. Aber der Herr Minister hätte sich nicht überzeugen lassen. Na, der ist von nichts überzeugt. Außer von sich selbst. Wissen Sie, was er verlangt? Ich soll statt seiner nach Hauteville fahren und dort eine Brücke einweihen. Dabei weiß er, dass mir so etwas gar nicht liegt. Erinnern Sie sich, dass er sich alle ländlichen Bezirke selbst vorbehalten hat? Dass wir Krach mit ihm hatten, weil er sagte, das sei sein Ressort? Soll ich irgendetwas notieren? Nein, nein, nein, nein. Ich habe mich geweigert. Aber wie ich ihn kenne, bearbeitet er meine Weigerung sehr rasch und wird gleich wieder anrufen. Auf der direkten Leitung, das ist er schon. Ich rufe Sie nachher wieder, Angelique, ja? Hier, Baren? Lieber Maurice, es ist leider nicht möglich, den Bürgermeister von Hauteville oder den Landespräfekten für die Brückenweihe einzusetzen. Der Präfekt ist krank und der Bürgermeister kein Repräsentant der Regierung. Aber wir müssen jemanden von der Regierung hinschicken. Hauteville ist ein gefährdeter Wahlkreis. Ja, warum schickst du dann nicht André Pignot? Der ist ja schließlich Abgeordneter des Kreises Hauteville, ja? Ach, Pignot. Der macht doch die große Mode mit, ist auf Studienreisen in den USA. Als ob wir nicht schon an unseren Fehlern genug lernen können. Dann schick doch Bastanier. Ein Ministerialdirektor ist ja auch repräsentativ. Nein, der ist zu dick. Was? Zu dick? Ja, dann heißt es, die bei der Regierung, wie gut genährt die sind von unseren Steuern. Dass Bastanier 130 Kilo auf Fehlfunktion seiner Drüsen zurückzuführen sind, hat sich bei unseren Bauern und Kleinstädtern noch nicht herumgesprochen. Nein, nein, also bei diesen konservativen Voraussetzungen bist du der richtige Mann. Du bist politisch nicht so festgelegt, man weiß es bei dir jedenfalls nicht so recht. Und außerdem bist du schlank und schön und ansehnlich und der eleganteste Mann unter den Regierungsmitgliedern. Und vor allem, lieber Maurice, du redest nie viel, wodurch die Möglichkeit, dass du etwas Dummes sagen könntest, ziemlich ausgeschaltet ist. Nur sag selbst. Auf diese Kombination hervorragender Eigenschaften sollen wir verzichten, jetzt, in dieser gespannten politischen Situation. Halt, du vergisst ja, dass ich die Autoschau eröffnen muss, ja? Erst und wie, dann Autoschau. Das lässt sich zeitlich sehr gut machen, Maurice. Repräsentation ist die halbe Politik, hat irgendein verflossener Herrscher gesagt. Napoleon hätte nicht so lange herumgeredet. Der Erste oder der Dritte? Der Erste. Oh. Du weißt ja, dass Napoleon mein Hobby ist. Wie dein ist die Höhlenforschung. Bei Napoleon hättest du Brücken erobern müssen. Bei mir brauchst du nur rüberzugehen und ein paar Worte zu sagen. Also es ist beschlossen, dass du nach Hauteville fährst. Alter Freund, bleib mir trotzdem gewogen. Guten Abend, Boris. Guten Abend, Antoine. Herr Staatssekretär? Der Minister besteht auf Hauteville. Also notieren Sie. Aber mit einem Fragezeichen, ja? Fragezeichen. Ich will einmal selbst mit Bastanier sprechen. Er reist und redet gern. Und wenn er will, kriegt er der Picou herum. Was haben Sie da für einen Zettel, Angelique? Ein Telegramm ist inzwischen durchgesagt worden, privat, von Professor Kühnemann in Köln. Soll ich vorlesen? Ja, ja, bitte. Ein spanischer Höhlenforscher Serrano schnüffelt in Gegend Gogo. Sattle dein Steckenpferd, Groß Kühnemann. Gogo. Vor 3 Jahren haben Sie die Höhle entdeckt. Und mit Kühnemann wollte ich Sie begehen. Jetzt kommt uns dieser Spanier zuvor. Das darf auf keinen Fall sein. Angelique, traten Sie an Kühnemann. Wann gemeinsame Begehung Gogo möglich? Gruß dein Baren. Haben Sie? Ja. Was ist das für ein Geräusch? Wahrscheinlich wieder eine Geburtstagsfeier in der Kantine. Soll ich hinuntergehen und es verbieten? Nein, nein, jetzt nach Büroschluss. Dann behauptet die Opposition, ich missgönnte meinen Mitarbeitern die Freizeit. Jetzt machen Sie auch noch die Fenster auf da unten. Ich werde die Kollegen bitten, leiser zu lernen und die Fenster zu schließen. Nein, bitte nicht, Angelique. Wenn wir ihnen den Lärm nehmen, rauben wir ihnen das Vergnügen. Und ihre Arbeit? Och, die spreche ich ins Diktaphon. Sie haben Feierabend, Angelique. Und vergessen Sie bitte das Telegramm an Kühnemann nicht. Gute Nacht, Angelique. Guten Abend, Herr Staatssekretär. Wir drangen in die Höhle ein, der Boden senkte sich ein wenig und als wir weitergingen, fanden wir wieder Knochenreste, wie am Eingang der Höhle. Diese Reste wollten wir später bestimmen. Jetzt drängte es uns voran. Ach, ich hatte immer die Ahnung, dass etwas Großes, Einmaliges uns bevorstand. Ach. Die Höhle ging nicht geradenwegs in den Berg hinein, sondern hatte den Charakter eines Flusslaufs mit Bogen und Windungen und wahrscheinlich war hier auch vor undenklichen Zeiten Wasser gewesen, das zum Ausgang drängte. Eine riesige, vielleicht eine heiße Quelle. Ach. Denn der untere Teil der Höhlenwände war glatt, wie poliert, während die Decke der Höhle in bizarren Formen schwang. Vor allem aber wechselte die Höhe der Höhle. Bald konnten wir aufrecht gehen, Bald mussten wir gebückt kriechen und schließlich stießen wir an eine Wand aus Geröll. Aber ich hatte das Gefühl, diese Wand ist zu durchstoßen. Sie ist kein Abschluss, sondern eine Ach, das ist ja unmöglich. Ruhe bitte! Oder mindestens leiser! Der Herr Staatssekretär ist doch im Hause. Wenn eine Beschwerde kommt, auf wen fällt es? Auf mich, den Kantinmeister. Ich habe nur einmal im Jahr Geburtstag. Aber der Staatssekretär ist jeden Tag hier. Und was den Herrn Staatssekretär betrifft, so kann der uns... Kein Wort weiter, Herr Bobisage. Und was den Herrn Staatssekretär betrifft, so kann der uns überhaupt nicht hören. Sie Feigling! Bobby, mach mal den Barren! Ja, was soll er? Was wisst ihr das nicht? Bobby kann den Staatssekretär so kopieren, dass er denkt, das ist der Chef persönlich! Also Bovisage als Maurice Barren! Ja. Dabei braucht er sich gar nicht herzurichten. Bloß die Haare ein bisschen mehr ins Gesicht und eine Brille auf und ihr haltet ihn und den Staatssekretär für Zwillingsbrüder! Tun Sie es nicht, der Bovisage! Oh, er hat das schon mal gemacht, als er blau war. Ja, hier in der Kantine. Ich habe eine Heidenangst ausgestanden, dass es rausgeht. Na, wenn schon. Jede Person, die im politischen Leben steht, darf durch Karikatur oder Zeichnung dargestellt werden. Ja, ich bin eben die lebende Karikatur meines hohen Chefs. Ja, bravo, Visage. Mach die zurecht an Sparen. Und ich kämme ihm die Haare aller Barren. Geht doch struppelig. So hat sich der Chef nämlich auch. Nein, die Ähnlichkeit. Die Kantinenverwaltung hat nichts gesehen. Sie will nicht. Halt's Maul, ja! Ist er dem Chef nicht aus dem Gesicht geschnitten? Sogar seine Stimme ist ähnlich. Ja. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren! Der Verwaltungskünstler Jacques Bovisage von der Rechnungsabteilung C3 in seiner Rolle als Staatssekretär Barret. Ruhe! Herr Bovisage? Ja? Kanzleisekretär, wie? Ach ja, verheiratet, ja? Wie machen Sie das? Ich meine, wie kommen Sie mit Ihrem Gehalt aus? Hm? Ach, Sie fühlen sich benachteiligt, ja? Wer nicht, mein Lieber, wer nicht? Nein, auf die Gehälter, da habe ich gar keinen Einfluss. Nicht einmal auf mein eigenes Einkommen. Alles Tarif, mein Lieber, alles Tarif. Ja. Die Beamtengewerkschaft, die kann ruhig darauf hinarbeiten, dass die Beamtengehälter den Ministergehältern angeglichen werden. Warum nicht? Ja, mir ist das gleich. Ja. Und im Etat auch. Der ist, wissen Sie, sowieso ein Rechenkunststück des Finanzministers. Ja? Ja, spiel ein bisschen mit, du! Kantinenwirt, der sich in die Hosen macht. Oh Gott, er sieht ihn noch gar nicht. Wo wie der Chef? Bitte sich nicht stören zu lassen. Guten Abend. Wer sind Sie? Nun? Es ist Bovisage, Herr Staatssekretär. Ja. Er hat Geburtstag und das ist ihm zu Kopf gestiegen. Gute Maske. Beinahe naturgetreu. Wo beschäftigt Herr Bovisage? 1904. Ich frage nicht nach Ihrem vermutlichen Geburtsjahr, sondern nach Ihrer Beschäftigung. In welcher Abteilung? Rechnungsbüro C3. Und wie lange im Amt? Im Amt? Ja, 33. 33 Jahre? Ja. Na, da müssen Sie doch eigentlich wissen, wie weit ein Beamter gehen darf. In seinem Tun, ja? Auch nach den Amtsstunden. Nicht Jahre, Herr Staatssekretär. 33 Ministern. Herr Minister de Bicour, das ist der 33. Minister seit meinem... Was, Sie zählen Ihre Dienstzeit nach Regierungswechsel? Ja, ich bitte tausendmal Entschuldigung, wir alle zählen so. Ne? Nummer eins war für mich der Herr Minister Grandpierre und dann der Herr Minister Galliani und dann der Herr Minister Deschamps. Naja, also schon gut. Und sofort bis 33. Ja, und warum? Ja, weil wir uns jedes Mal umschalten müssen, wenn... Sie verstehen doch, Herr Staatssekretär. Nein. Nein? Ja, weil es doch jedes Mal heißt, jetzt weht ein neuer Wind. Ne? Und dann bleibt alles beim Alten. Morgen Vormittag um 10 Uhr in meinem Büro melden, Herr Beauvisage. Ich wünsche Ihnen allen noch viel Vergnügen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Staatssekretär. Viel Vergnügen hat er uns gewünscht. Ich hab's euch ja gesagt, aber ihr wollt ja nicht hören. Ah, ich weiß, was das bedeutet. Die Entlassung. Morgen früh um 10 Uhr. Sie sind bestellt, Herr Beauvisage? Mir ist nichts bekannt. Es ist eine persönliche Angelegenheit zwischen dem Herrn Staatssekretär und mir. Ich feierte gestern meinen Geburtstag. Sie sind also der Krachmacher. Och. Ich wollte Ihren Frohsinn etwas dämpfen, aber der Herr Staatssekretär hat es mir nicht erlaubt. Ja, leider hat er sich später eines Schlechteren besonnen und sich selbst bemüht. Ach, wenn ich nur nicht wieder eine meiner Theatervorstellungen gegeben hätte. In unserer Kantine? Nun, kein Theater im üblichen Sinne. Wie Sascha Guitry den Minister Talleyrand spielt, so spielte ich den Herrn Staatssekretär. Das verstehe ich nicht. Na, ich kopierte ihn zum Entzücken meiner Kolleginnen und Kollegen. Schuld daran ist ja nur diese verdammte Ähnlichkeit. Was sehen Sie mich an? Wahrhaftig. Man könnte Sie für ein Mitglied der Familie Barein halten. Ja, und das bricht mir jetzt das Genick. Der Herr Staatssekretär ist sehr großzügig. Großzügig oder nicht, ich werde entlassen. Und das weiß ich. Ja, und wo soll ich dann hin? Ich sprach noch gestern meinen Schwager. Er ist Prokurist bei einer Privatbank und bot mir für den Fall meiner Verabschiedung seine Unterstützung an. Ja, dann ist ja das Schlimmste abgewendet. Ach, so wenig Sie aus einem alten Kohlgraben eine eierlegende Henne machen können. Er bot mir einen Platz hinter den Schaltern seiner Bank an. Das bedeutet, ein Kunde kommt, Sie nehmen seine Wünsche entgegen, Sie notieren sie, Sie schlagen das Kontobuch auf, Sie rechnen sein Guthaben aus, Sie schreiben es auf einen Zettel und Sie prüfen seine Unterschrift und dann kann ihm sein Geld gezahlt werden. Und das stundenlang, immer ein Kunde nach dem anderen. Das heißt, der Andrang der Kunden bestimmt meinen Arbeitsrhythmus. Mademoiselle, ich bin Beamter. Und das heißt, ich bestimme, in welchem Zeitmaß die Kundenschlange aufrückt, wenn ich es je zu einer solchen kommen lasse. Ich bin Beamter und ich kann nichts anderes sein. Und darum schrieb ich vorsorglich ein Gnadengesuch. Wollen Sie es lesen? Ich bestelle den Beamten Beauvisage um 10 Uhr. Ist hier, Herr Staatssekretär. Ich schicke ihn gleich. Herr Beauvisage, der Herr Staatssekretär fragt nach Ihnen. Schon. Oh, Ihr 14 Nothelfer steht mir bei. Guten Morgen, Herr Staatssekretär. Ja, Herr Beauvisage, für Sie wird das kein guter Morgen, fürchte ich. Warum kopieren Sie mich? Weil ich ein gespaltener Mensch bin, Herr Staatssekretär. Ein gespaltener Mensch? Ja, einerseits Beamter, andererseits Künstler. Sehen Sie, und beide Seiten meines Wesens werden unterdrückt. Der Beamte, der zuschauen muss, wie seine Kollegen durch bessere Beziehungen und kriecherisches Verhalten in die höheren Gehaltsstufen steigen, und der Künstler in mir, den ich unterdrücke, weil ich mit Leib und Seele zuallererst Beamter bin. Nun ist dieses Talent an meinem Geburtstag von meinen Kollegen herausgefordert worden. Und warum war ich die Zielscheibe Ihres Spaßes? Die Ähnlichkeit, Herr Staatssekretär. Die Ähnlichkeit gab den tragischen Anlass zu dieser Komödie. Die ist allerdings frappierend. Mein Urgroßvater hieß Barain. Na, meiner auch. Aber er hatte einen schlechten Ruf. Genau wie der meine. Ja, vielleicht war es dasselbe. Herr Beauvisage, ich missgönne Ihnen nicht das Vergnügen, den Amateurkomödianten zu spielen. Es hat jeder sein Steckenpferd. Aber schließlich geht die Kopie, die Sie veranstalten, durch alle Büros, ja? Nein. Und das Gelächter Ihrer Kollegen geht auf meine Kosten. Ich könnte darüber hinwegsehen. Aber leider ist die Disziplin in den Ämtern durch die Respektlosigkeit gelockert, mit der die Presse unsere Amtshandlungen kritisiert. Um der Disziplin willen muss ich Sie versetzen lassen. Versetzen? Nicht entlassen? Ich wählte in diesem Falle die mildere Form einer Rüge. Die Versetzung irgendwohin in eine entlegene Gegend unseres Landes, wo Ihnen kein Vorgesetzter ähnlich sieht. Sie können gehen. Bahrain? Hier kommt die Antwort von Professor Kühnemann. Ich sage sie durch. Einen Augenblick, Angelique. Herr Beauvisage, Sie sind ja noch hier. Machen Sie keinen Versuch, mich umzustimmen. Gehen Sie. Das Weitere werden Sie hören. Nun also, Angelique? Höhenbegehung Gogo nur 13. möglich. Ich reise direkt nach Gogo. Treffen uns dort. Freue mich, Kühnemann. Den 13. also? Nur den 13. möglich. Das wäre morgen. Aber morgen müssen Sie nach Hauteville. Bastanier hat versprochen, sich dafür einzusetzen, dass er die Brücke einweiht. Ich erwarte seinen Anruf. Danke, Angelique. Was wollen Sie noch im Vorzimmer, Herr Beauvisage? Ich nehme an, Ihr Fall ist erledigt. Erledigt? Ja, denken Sie sich. Der Herr Staatssekretär wünscht nicht meine Entlassung, sondern meine Versetzung. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Herr Staatssekretär großzügig ist? In die Provinz. In ein entlegenes Nest will er mich schicken. Und das nennen Sie großzügig? Dort lebt man viel billiger als hier. Also hören Sie mich an, Mademoiselle. Diese Versetzung, die ist für mich schlimmer als eine Entlassung. Ich baue nämlich ein Häuschen, ein Familienheim. Und was geschieht? Der Staat, mein Brotgeber, in dessen Programm der besondere Schutz des Familienlebens steht, man denkt jetzt sogar an einen Familienminister, reißt mich aus meinem mühsam errungenen und noch keineswegs bezahlten Besitztum aus den Armen von Frau und Kindern. Haben Sie das Herrn Staatssekretär gesagt? Ach, der war sehr kurz angebunden. Ich hätte ihm ja mein Gnadengesuch dagelassen, aber das ist doch auf Entlassung abgestimmt. Ach, bitte, Mademoiselle, lassen Sie es mich hier umschreiben. Ich will dann statt gegen die Entlassung, gegen die Versetzung protestieren. Hier habe ich Ruhe und meine Kollegen aus der Rechnungsabteilung, die könnten mich doch nur durch ihre Neugier verwirren. Gehen Sie nebenan ins Wartezimmer, dort ist niemand. Och, Sie haben ein fühlendes Herz, Mademoiselle Angelique. Ich danke Ihnen. Vorzimmer des Herrn Staatssekretär Bahrain. Hier Bastanier, geben Sie mir bitte Ihren Chef. Einen Augenblick, Herr Ministerialdirektor. Ja? Hier kommt Herr Bastanier auf Amtsleitung. Bitte. Bahrain? Lieber Bastanier, ich freue mich, dass Sie anrufen. Nun, hat es geklappt, lieber Freund? Nein, leider nicht. Ich habe bei ihm angeklopft. Vorsichtig, Sie wissen ja. Aber als ob er geahnt hätte, was ich wollte, sagte er, ich dürfe am 13. nicht fort. Da müsse nämlich er verreisen. Der Minister verreist am 13.? Wohin denn? Ja, er tut sehr geheimnisvoll, aber wissen Sie, wohin er fährt? Hä? Nach Antwerpen. Nach Antwerpen? Und zwar inkognito. Interessant. Nein, nicht das, was Sie denken. Nein, dort ist der Kongress der Napoleon-Forscher. Und am 13. ist eine Spezialtagung über Napoleon Andenken, sein Steckenpferd. Er will nicht merken lassen, dass er wegen seiner Liebhaberei bei der angespannten politischen Situation dem Amt einfach den Rücken kehrt. Und deshalb muss ich nach Hauteville, weil er sein Steckenpferd reitet. Psst, lieber Herr Staatssekretär, es bleibt unter uns. Vertraulichste Information. Übrigens wäre ich gern nach Hauteville gefahren. Ja, ich weiß. Vielen Dank auch. Auf Wiederhören. Es war sehr freundlich von Ihnen, lieber Bastanier. Wissen Sie, warum ich nach Hauteville muss? Weil der Minister nach Antwerpen fährt, um dort sein Steckenpferd zu reiten. Deshalb kommt Serrano, Kühnemann und mir in Gogo zuvor. Schade, dass Hauteville und Gogo entgegengesetzt liegen. Sonst könnten Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Hauteville amtlich und Gogo privat. Ach, ich beneide meine Kanzleisekretäre. Da hat jeder sein Privatleben. Der fährt Motorrad, der spielt Fußball, der angelt, der vierte hat einen Garten. Die meisten haben Zeit für ihre Familie. Und wenn sie keine Familie haben, hat ihre Freundin für sie Zeit. Und auf jeden Fall hat jeder seinen Feierabend, an dem er sich dann und wann auch noch über seinen Chef lustig machen kann, ja? Wenn Sie Beauvisage meinen, der sitzt im Wartezimmer und schreibt ein Gnadengesuch. Nichts da. Er soll sich in seine Abteilung scheren und die Versetzungsorder erwarten. Sagen Sie, Angelique, sieht er mir wirklich so ähnlich? Erstaunlich. Er sagt, sein Urgroßvater sei ein Bahrain. Na, kann man ihn wirklich mit mir verwechseln? Ja. Wenn er sich so präsentiert wie der Herr Staatssekretär? Ja. Angelique, mir kommt da ein Gedanke. Ach, schicken Sie ihn mir doch bitte noch einmal herein. Und kommen Sie mit ihm zurück. Ich möchte, dass Sie dabei sind, wenn ich mit ihm rede, ja? Herr Staatssekretär, ich baue ein Haus, ein bescheidenes, kleines Haus, ein Häuschen. Meine Deportation in ein entlegenes Amt würde den Versuch, für den Rest meiner Jahre ein eigenes Heim zu gewinnen, zunichte machen. Lassen Sie jetzt diese Phrasen, Herr Beauvisage, ja? Ich frage Sie und mich, warum sind Sie nie auf den Gedanken gekommen, Ihre private Liebhaberei, mich zu kopieren, in positivem, nützlichem Sinne zu verwenden, ja? Ja, wie wäre das möglich, Herr Staatssekretär? Ja, man muss sich natürlich darüber Gedanken machen. Und eine moralische Natur macht sich Gedanken. Ja? Man muss den moralischen Impuls spüren, seine Begabung nicht entarten zu lassen, sondern im guten Sinne auszubilden. Ausbilden? Ja, gewiss. Ja. Ich glaube, ich spüre bereits so etwas. Was? Den moralischen Impuls. Ja, ich weiß nur noch nicht, an welcher Stelle oder auf welche Weise er zutage tritt. Aber den guten Willen habe ich, es gut zu machen. Ja, wenn ich dann vielleicht nicht versetzt würde... Hören Sie zu, Beauvisage. Ja? Kopieren Sie mich nochmal, ja? Nein, Herr Staatssekretär, nie wieder. Also jetzt tun Sie das mal mit dem moralischen Impuls, ja? Sagen Sie jetzt mal folgende Worte. Eine Brücke. Na los. Naja, wenn es sein muss, eine Brücke. Ja, Sie sollen das nicht wie Beauvisage sagen, sondern wie der Staatssekretär Barrain. Mhm. Verstanden? Ach so. Also, eine Brücke ist dazu da, zwei Ufer miteinander zu verbinden. Ja, bitte. Eine Brücke ist dazu da, zwei Ufer miteinander zu verbinden. Ja, nur Mut. Mhm. Und jetzt weiter. So wie diese Ufer sind auch unsere Herzen verbunden. So wie diese Ufer sind auch unsere Herzen verbunden. Das Herz der Regierung mit den treuen Herzen der Einwohner von Hauteville. Das Herz der Regierung mit den treuen Herzen der Einwohner von Hauteville. Merken Sie, Angelique, wo ich hin will? Hm? Macht das gut? Wer Sie nicht kennt, Herr Staatssekretär, lässt sich bestimmt täuschen. Auch die Stimme ist ähnlich. Och, er müsste im Notfall auch meine Bekannten täuschen können. Aber in Hauteville kennt mich ja kein Mensch. Ob er das behalten kann, was ich eben gesagt habe? Ich habe mit stenografiert. Na, vortrefflich. Dazu das übliche Leber hoch. Na, Sie bringen ihm das bei, Angelique, ja? Verzeihen Sie, ich verstehe nicht, was das mit meinem moralischen Impuls ist. Ja, es ist die Verkehrung Ihres Talentes ins Positive. Aha. Erklären Sie es ihm, Angelique, ja? Und verwandeln Sie ihn bitte in mich. Jawohl. Man muss ihn vor allem anders kämmen. Kommen Sie her, Beauvisage. Ihren Taschenkamm. Ja, aber ich... Sie sollen den Herrn Staatssekretär bei einer Brückenweihe vertreten. Was? Ich? Der Kanzleisekretär Beauvisage? Nicht als Beauvisage, sondern als Barrain. Deshalb mache ich Sie ja zurecht, damit wir ein Bild bekommen. Schlecht rasiert sind Sie aber auch. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Geben Sie meine Sonnenbrille, wie ich sie trage, wenn ich auswärts bin, ja? Und dann ziehen Sie ihm bitte einen meiner dunklen Anzüge an, die im Schrank hängen. Ja, erklären Sie mir doch um Gottes Willen, ich soll öffentlich anstelle von Herrn Staatssekretär... Das ist doch unmöglich. Wissen Sie, was ein Double ist, Beauvisage? Ja. Das ist einer, der den Filmstar bei so gewissen Tricks so vertritt. Mhm. Ziehen Sie dieses Jackett des Herrn Staatssekretär an. Und die Hose ziehen Sie bitte ohne meine Mitwirkung über. Hinter der Schranktür. Sie sollen mein Double sein, Beauvisage. Sie fahren mit Angelique nach Hauteville, sprechen dort ein paar Worte, genau die wir soeben hier zelebriert haben, zerschneiden ein Band, das man quer über die Brücke gespannt hat, mit einer Schere, die man ihnen reichen wird, und dann steigen sie wieder in den Wagen und fahren unter den Hochrufen der Bevölkerung und an der Seite Angeliques hierher zurück ins Büro und ziehen wieder den Kanzleisekretär Beauvisage an. Verstanden? Ja, verstanden schon, ja. Darf ich mich setzen? Mir ist schwach. Wollen Sie ein Glas Wasser? Cognac haben Sie keinen, was? In meinem Schrank, Angelique. Einen großen Cognac, Herr Beauvisage. Oh ja, danke. Oh. Und nun, ja oder nein? Belohnung, keine Versetzung in die Provinz, sondern in die nächsthöhere Gehaltsklasse. Ja, ich bin aber zwei Stufen zurück. Die Bedingung ist absolute Verschwiegenheit. Sie versprechen mir in die Hand, sich an das zu halten, was Ihnen Wort für Wort in den Mund gelegt wird. Am besten lernen Sie den kurzen Text auswendig. Jo. Also, ja oder nein? Bleibt mir eine Wahl, also ja. Dann morgen, Hauteville, Ihre Premiere. Staatssekretär, ich begrüße Sie in meiner Eigenschaft als Bürgermeister von Hauteville im Namen der Bevölkerung. Wir danken Ihnen, Ihnen und der Regierung, Ihnen, dass Sie gekommen sind, der Regierung, dass sie einen großen Anteil der Baukosten übernommen hat. Denn unsere Gemeinde ist arm. Ich sage das, obwohl wir nicht zu den Staatsbürgern gehören, deren Wahlspruch heißt, klage ohne zu leiden. Und nun bitte ich Sie, Herr Staatssekretär, im Namen der unterstützungsbedürftigen Gemeinde Hauteville, das Band zu durchschneiden, das uns noch symbolisch am Betreten der Brücke hindert. Ich bitte Sie, die Brücke dem Verkehr zu übergeben. Herr Bürgermeister, liebe Bürger von Hauteville, verehrte Festgäste, eine Brücke ist dazu da, zwei Ufer miteinander zu verbinden. Und so wie diese Ufer sind auch die Herzen der Regierung verbunden mit all den treuen Herzen der Einwohner von Hauteville. Hauteville möge blühen und gedeihen. Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Das ist überstanden. Und jetzt, nachdem ich wieder hier im Vorzimmer sitze, darf ich es Ihnen sagen, Mademoiselle Angelique. Als ich über die Brücke ging, zitterten mir die Knie. Aber Ihre Maske war vollkommen. Der Staatssekretär wird zufrieden sein. Oh, ein merkwürdiges Gefühl, ein anderer zu sein. Einige Augenblicke, da dachte ich ja wirklich, dass ich Bahrain sei. Mit seinem Amt, seinem Glanz, seinen Ehrungen. Ja, ich musste mich mit Gewalt in die Tatsache zurückrufen. Aber Sie sind ja auch noch nervös, Mademoiselle. Aus einem anderen Grunde. So? Ja, der Herr Staatssekretär müsste längst aus Gogo zurück sein. Ja, vielleicht gefällt es ihm dort und er hat seinen Aufenthalt verlängert. Ach so, unmöglich. In einer Stunde wird die Autoschau eröffnet und die Eröffnungsrede hält der Herr Staatssekretär. Er wird in seiner Wohnung sein. Ich ruf mal an. Mhm. Meldet sich niemand. Ach. Jetzt rufe ich Gogo an. Mhm. Hier Fernamt. Bitte eine Fernverbindung mit Gogo. Und dort den Gasthof Forelle. Die Nummer ist mir im Augenblick nicht bekannt. Wir rufen an. Ach, ich muss mich jetzt langsam wieder zurückverwandeln in Herrn Beauvisage. Meiner Frau habe ich gesagt, ich ging auf eine Dienstreise. Bitte warten Sie noch. Der Herr Staatssekretär soll sehen, welchen Eindruck Sie als sein Double machen. Aha. Hallo, Gogo? Hier ist der Gasthof zur Forelle in Gogo. Hier spricht die Sekretärin des Herrn Staatssekretärs Bahrain. Bitte, wann ist Herr Staatssekretär in Gogo abgefahren? Abgefahren? Ja, Herr Staatssekretär Bahrain, der dort mit Professor Kühnemann ihre Höhlenwelt untersucht. Hier ist die Sekretärin von Herrn Staatssekretär. Dann wissen Sie ja, dass die Herren eigentlich nicht hier sind, weil sie inkognito hier sind. Aber Sie sind hier, wenn auch nicht abgereist. Bitte, dann möchte ich Herrn Barain sprechen. Das können Sie nicht. Die Herren sind überfällig. Oder wenn ich so sagen darf, ohne Sie zu erschrecken, vermisst. Um Gottes Willen. Vermisst? In der Höhle? Die Herren sind durch einen Felskamin in eine tiefer liegende Höhle gerutscht und können sich nun nicht wieder hinaufarbeiten an den früheren Standort. Darum ist eine Rettungsexpedition mit Seil und Hacken unterwegs. Ist jemand verletzt? So sprechen Sie doch. Die Herren werden sich halt ein bisschen wehgetan haben, weil sie auf dem Hintern 8 Meter eine Felswand entlang rutschen. Also die Herren sind wohlauf? Man kann sogar sagen, die Herren sind vergnügt. Sie ließen sagen, dass sie prähistorische Wandbilder, Höhlenzeichnungen entdeckt hätten. Das ist alles, was Sie wissen? Sonst weiß ich nichts weiter, als dass wir in Gogo jetzt berühmt werden. Dann sagen Sie bitte, Herr Barain, dass ich angerufen habe. Bitte notieren Sie, ja? Angelique, Sekretärin. Ich schreib's auf. Danke. Ja? Beauvisage. Ja? Herr Barain kann auf der Autoschau nicht sprechen. Och, ich hätte ihn mir sowieso nicht angehört. Wenn aber Herr Barain auf der Autoschau nicht spricht, kommt alles heraus. Alles heraus? Wie? Ja. Dass Herr Barain in Gogo ist und Sie in Hauteville gewesen sind. Herr Staatssekretär hat in Gogo eine Höhle begangen, um Sie zu erforschen. Ein privates Vergnügen. Ach, und deshalb musste ich nach Hauteville? Ja. Der Staatssekretär ist noch in der Höhle. Und das darf nicht herauskommen? Ja. Naja, also das sehe ich ja ein. Aber wenn es herauskommt, dann liege ich auch mit drin. Denn den Kleinsten beißen die Hunde. Och, was haben Sie denn nur mit mir gemacht? Sie und der Herr Staatssekretär. Mich hier in einen Skandal verwickelt? Am Ende werde ich noch durch die Presse geschleift. Und dann kann ich meinen Abschied nehmen. Ja, was wird denn dann aus mir? Wozu schindet man sich denn ab? Für ein kleines Gehalt? Für die Pension? Sonst könnte ich ja Gemüsehändler sein oder ein pensionsfreies Handwerk ergriffen haben. Bitte lamentieren Sie jetzt nicht. Oh. Es gibt nur eine Rettung. Staatssekretär Barain muss auf der Autoschau sprechen. Na, wie kann er das denn, wenn er in einer Höhle sitzt, weit von den neuesten Automodellen entfernt? Hören Sie zu, Beauvisage. Sie müssen Herrn Staatssekretär noch einmal vertreten. Was, noch einmal vertreten? Auf der Autoschau? Ja, jetzt! So wie Sie von Hauteville zurückgekommen sind. Wir wiederholen das noch einmal. Nein, das ist mir zu gefährlich. Seelisch zu gefährlich für mich. Sehen Sie, da stehen die Leute herum und lauern auf eine Ansprache. Man schießt bewundernde Blicke auf mich, vornehmlich die Frauen natürlich. Wissen Sie, ich bin nämlich auch kein hässlicher Mann. Oh, genauso wenig wie Herr Barain. Ja. Und wenn ich auch im Gegensatz zu ihm Familienvater bin, auch Familie kann einen Mann konservieren. Ja. Kurzum, ich fürchte, dass ich wieder das Gefühl bekomme, wirklich Staatssekretär zu sein. Die Macht des Staates rieselt dann durch meine Adern, wenn ich mich mal geschwollen ausdrücken darf. Das schadet nichts, wenn Sie sich nur an den Wortlaut der Rede halten. Ach ja, richtig, reden muss ich ja auch. Ja, aber was? Wo ist denn der Wortlaut, von dem Sie da sprechen? Die Rede liegt als fertiges Manuskript hier. Sie brauchen sie nur abzulesen. Was, hier in der Stadt? Wo mich so viele Leute kennen? Aber doch nicht aus der Automobilbranche. Wenn Sie so geschickt bei der Maske bleiben wie in Hauteville, kann nicht das Mindeste geschehen. Die Leute sehen in Ihnen den Staatssekretär, weil sie gar nicht auf den Gedanken kommen, dass Barain nicht Barain ist. Naja, also das leuchtet mir ein. Man muss Ihren Auftritt so berechnen, dass Sie niemandem Rede stehen, ja? Sie halten sich nur an den Text der Rede. Das Manuskript ziehen Sie aus Ihrer Rocktasche, lesen einfach ab und verschwinden nach der Rede. Ich lasse verbreiten, dass der Staatssekretär unpässlich ist, eine kleine Erkältung. Sollte jemand die Stimme des Herrn Staatssekretär verändert finden, so schieben wir das auf eine akute Halsentzündung. Ach, wenn mich Ihre organisatorischen Kunstgriffe nur von dem Gefühl befreien würden, dass diese Stellvertretung beinahe Hochstapelei ist. Ich werde dem Herrn Staatssekretär sagen, dass Sie unter heftigen inneren Widerständen in die Bresche gesprungen sind. Na, sagen Sie lieber, dass ich mich geopfert habe. Ja, Sie denken, das ist so leicht, sich von Beauvisage auf Barain umzustellen. Oh, nein. Wir müssen uns jetzt auf unsere Aufgabe konzentrieren. Auch mir fällt das schwer. Denn meine Gedanken sind in Gogo. Seien Sie froh, Beauvisage, dass Sie ihn nicht dort vertreten müssen. In einer nachtschwarzen Höhle. Abgestürzt. Wie spät ist es eigentlich, Kühnemann? Hier verliert man jedes Gefühl für Zeit. Meine Uhr ist bei dem Abrutsch zerbrochen. Meine geht noch, aber Glas und Uhrzeiger sind fort. Aha. Wird dir die Zeit lang, Barem? Ja, ich soll um diese Zeit eine Autoschau eröffnen. Jetzt wird ein anderer einspringen, wahrscheinlich der Ministerialdirektor Bastanier. Hm. Aber wenn die Presse den Braten riecht und den Geruch ins falsche Nasenloch bekommt, hoho, da wird man sich nach mir umsehen. Und dann gibt es eine Sensationsmeldung. Wo war Staatssekretär Barem? Oder eine Glosse im Miroir. Der Staatssekretär und sein Steckenpferd. Leider haben unsere Vorfahren kein Telefon in diese Höhle gelegt, sondern nur ihre magischen Zeichen in die Wände geritzt. Also ein komischer Gedanke. Wenn man als Höhlenbewohner, als Troglodyt geboren wäre, da hätte man doch keine Ahnung von der Welt da draußen. Kühnemann, kein Telefon, kein Ministerium, keine Partei, keine Opposition. Aber das Lächeln der Höhlenmutter, der erste Klaps vom Vater, der erste Kuss der jungen Troglodytin von der Höhle nebenan, na, das würde doch zählen, Barem. Ach, es hat sich gar nicht so viel geändert. Hallo! Oh, das sind unsere Retter. Hallo! Hallo! Hier! Hallo! Oh, könnt ihr euch anseilen? Oder muss jemand kommen? Nicht nötig! Dämpft das Seil! Das Seil kommt! Achtung! Und hier melden wir uns mit unserer Direktübertragung von der diesjährigen internationalen Autoschau. Ich stehe hier in unmittelbarer Nähe des Podiums, auf dem nachher Herr Staatssekretär Barem seine Eröffnungsrede halten wird. Es ist eine wirklich festliche Versammlung. Vertreter der Autoindustrie, des Verkehrswesens, der einschlägigen Industrien mischen sich mit einem interessierten und schaulustigen Publikum hier bei der Eröffnung der diesjährigen Autoausstellung. Wie wir hören, müsste Staatssekretär Barem wegen einer Erkältung eigentlich das Bett hüten. Trotzdem wird er es sich nicht nehmen lassen, dieser Schau durch seine Anwesenheit das nötige Ansehen und den offiziellen Auftakt zu geben, dessen eine solche Ausstellung nun einmal bedarf. Ja, der Herr Staatssekretär ist allerdings bisher noch nicht erschienen. Er ist aber bereits auf dem Gelände angekommen, wie uns soeben mitgeteilt. Die Rede? Mademoiselle Angélique, wo ist das Manuskript der Rede? Seien Sie doch nicht so aufgeregt, Sie haben sie doch. Nein, aber nein. Aber ja, in der linken Brusttasche. Ach so, nein. Ja, dann in der rechten Brusttasche. Ja, ach Gott sei Dank. Ja. Nein. Ja, aber Sie haben es doch in der Hand. Was ist das Papier? Ja. Was, das ist eine Verordnung über den Wegebau in Städten unter 20.000 Einwohnern und auf dem Land, aber doch keine Rede. Sie haben mir das falsche Manuskript zugesteckt. Ich hoffe, Sie haben es doch selbst. Oder ich, na ja. Und nun melde ich mich wieder, etwas entfernt vom Podium des Herrn Staatssekretärs. Tja, der Herr Staatssekretär Barem hat das Podium jetzt noch nicht betreten. Er spricht im Vorraum mit seiner Sekretärin. Natürlich müssen Sie reden. Was, ohne Text? Ohne Vorbereitung? Ja, was soll ich denn reden? Ich markiere einen No und macht's anfassen. Sie sind wohl nicht gescheit, damit nachher die Ärzte den Staatssekretär belagern. Sagen Sie irgendetwas über Autos. Oh, dabei habe ich nur ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Wir können jetzt nicht mehr warten. Kommen Sie. Ach. Staatssekretär Barem betritt nun das Podium. Er scheint etwas nervös zu sein. Das ist kein Wunder, denn wahrscheinlich kommt er von einer anstrengenden Sitzung im Parlament, wo der Etat der Regierung heftigen Angriffen der Opposition ausgesetzt ist. Wenn hier von Staatssekretär Barem auch nicht unmittelbar betroffen ist, so teilt sich ihm natürlich doch die politische Erregung mit. Aber trotzdem scheint er guten Mutes zu sein. Gott sei Dank, dass Sie wieder zurück sind, meine Herren. Herr Professor, Herr Staatssekretär, Ihre Sekretärin Mademoiselle Angélique war am Telefon. Alles zu spät, Frau Wirtin. Wo ist das Radio? Hier, nebenan. Bitte, Kühnemann, dreh auf. Ich möchte hören, was Bastanier zu sagen hat. Also, meine Damen und Herren, das Ideal ist der Laie, der vor- und angibt, auf jedem Gebiet Spezialist zu sein und alles zu verstehen. Aber ich bin darin anders als die anderen. Ich bin kein Idealmensch. Wer spricht denn da? Mit der Politik zum Beispiel ist es anders als beim Auto. Was? Politik kann man, wenn man ehrlich ist, nicht verstehen. Man kann höchstens Politik treiben. Vom Auto hingegen kann man etwas verstehen und ich bin aufrichtig genug zu sagen, ich verstehe nichts vom Automobilbau. Ich kann daher nur wie ein Laie sprechen, ja? Das ist doch nicht Bastanier. Ein Auto, meine Damen und Herren, zwingt den Fahrer so mit ihm umzugehen, wie seine Bauart und sein Wesen es verlangen. Naja, sonst läuft es ja nicht. Wenn doch wir Menschen uns miteinander dieselbe Mühe geben würden, wie der Fahrer mit seinem Auto, glauben Sie mir, dann wäre vieles besser, schöner und gesünder. Was soll denn das? Ja, und wenn man gar noch vom Staate behaupten könnte, er bringe das Kunststück fertig, jeden Staatsbürger nach seiner Individualität einzuschätzen und zu behandeln, dann... verzeihen Sie bitte, wenn ich damit das Seelische streife. Das ist doch nicht möglich. Dann... mein Amt hindert mich daran, unsere Hauptverkehrsstraße in die Zukunft mit goldenen Richtungsweisern zu markieren. Ich kenne nämlich die Richtung nicht genau. Herr Staatssekretär Bahrain, sonst als sehr wortkarg bekannt, ist heute in ganz großer Form. Er sieht übrigens ausgezeichnet aus und gilt mit Recht als einer der elegantesten Männer der Region. Kühnemann, hörst du mit? Na klar, Bandaufnahme. Nein, direkte Übertragung aus der Autoschau. Aber du bist doch hier. Ich bin Doppelkühnemann. Die Schaltung, meine Damen und Herren. Die Schaltung an Ihrem Auto. Schaltung ist geradezu das Symbol unseres Jahrhunderts. Na, das ist doch... Die Schaltung, diese stoßweise, hebeldruckartige, rohe oder sanfte Änderung eines bestehenden Zustandes in einen anderen, ohne besondere Vorbereitung. Kühnemann, das ist doch... Das Leben dünkt mich inmitten fortgesetzter Schaltung. Wir entwickeln uns nicht, wir wachsen nicht allmählich in einen neuen Zustand hinein. Nein, wir werden geschaltet. Erster, zweiter, dritter, womöglich vierter Gang. Vom Rückwärtsgang gar nicht zu reden. Na, das ist doch... Wenn ich morgens mein Privatleben auf die Amtsperson umschalte, so gelingt mir das nie so vollständig, dass ich sagen könnte, ich funktioniere so sicher wie die Schaltung an meinem Wagen. Was mache ich nur? Mensch oder Maschine? Das ist hier die Frage. Wahrscheinlich bin ich ein schlechtes Auto auf der Straße des Lebens. Oder ich habe einen schlechten Fahrer am Steuer. Ja, soll ich nun in diesem Zusammenhang von Politik sprechen? Oh, das ist doch nicht so schlimm. Hier springen die Vergleiche ins Auge. Denken Sie allein an all das, was vor einer Wahl versprochen wird. Vorwärtsgang. Und an das, was gehalten wird, Rückwärtsgang. Nun, ein geschickter Fahrer wird aus dem Karren schon herausholen, was herausgeholt werden kann. Ach, der Scheiße. Ja, was ist dir, Marie? Hörst du denn nicht zu? Da verbrennt sich einer meinen Mund. Wer? Na, mein Doppelgänger, der sich selbstständig gemacht hat. Und die Außenpolitik, meine Damen und Herren. Hier wird viel zu viel geschaltet. Und dann wundern wir uns, wenn die politischen Zahnräder kreischen. Freundschaften und Feindschaften wechseln zu schnell. Heute Abneigung, morgen Zuneigung und umgekehrt. Das verlangt die Regierung von uns. Kühnemann, hört ihr das an? Aber in der Politik ist es wie in der Liebe, meine Damen und Herren. Wenn man sich auseinandergelebt hat, kann man nicht einfach in die Flitterwochen zurückschalten. Also das ist doch nicht möglich. Es lässt sich kaum ausrechnen, wie viel Erotik man braucht, um wieder zusammenzukommen. Hier, meine Damen und Herren, ist eben das Tempo der Regierung schneller als das des Volkes. Dafür müsste man eine besondere Verkehrsordnung erlassen. Aber ich bin leider nur ein Rädchen im Getriebe, nicht einmal ein Antriebsrad und jederzeit zu ersetzen. Na. Zu ersetzen und zu versetzen. Ja, das glaube ich. Das will ich nicht gehört haben. Und nun, meine Damen und Herren, wie groß ist die Gefahr, unter dem Einfluss von Protesten oder aus Ärger über die Opposition unbedacht und plötzlich den falschen Gang zu schalten? Ist denn sowas denkbar? Man soll diese Gefahr nicht unterschätzen. Auf einmal hat man sich durch falsche Schaltung aus dem Gang der Dinge ausgeschaltet. Hm? Da funktioniert gar nichts mehr. Kein erster, kein zweiter, kein dritter und kein Rückwärtsgang. Ja, das ist dann der politische Verkehrsunfall, den man Regierungswechsel nennt. Was? Na, das hat mir gerade noch gefehlt. Das ist doch unmöglich. Meine Damen und Herren, das soll bestimmt keine Anspielung auf die augenblickliche Situation sein. Stell ab, stell ab. Der redet mich um Kopf und Kragen. Ich muss ins Amt, meinen Wagen sofort. Ich bin auch nicht immer einer Meinung mit meinen Vorgesetzten. Rede anlässlich der Autoschau. Was will Bahrain? Morgenblatt. Anlässlich der Morgenblatt. Regierung. L'Avantageur. L'Avantageur. Neueste Nummer. Staatssekretär Bahrain. Figur verweigert Auskunft. Le Grand Noir! Anspielungen des Staatssekretärs! Le Grand Noir! Angelique, wie ist das möglich gewesen? Ich stellte mir vor, jetzt musst du so handeln, wie der Herr Staatssekretär in einer solchen Lage disponieren würde. Was hätten Sie getan, Herr Staatssekretär? Na, das weiß ich nicht. In Hauteville klappte alles wie am Schnürchen. Und Sie waren in Gogo. Beauvisage stand hier im Zimmer noch immer als Bahrain. Was lag näher als sein Einsatz? Ja, aber die Rede, Angelique, die Rede. Ja, die Rede. Wir merkten zu spät, dass wir das falsche Manuskript erwischt hatten. Improvisation oder Ohnmachtsanfall? Was blieb mir übrig? Ich entschied mich für Improvisation. Also der muss mich kopiert haben, wie bei seiner Geburtstagsfeier. Also so naturgetreu, dass jedermann sie für den Redner hält. Die Festgäste jubelten ihm zu. Ja, ja, auf meine Kosten. Hätte ich eingreifen sollen, als es zu spät war? Er stand auf dem Podium. Konnte ich ihn unterbrechen und an den Rockschößen vom Rednerpult ziehen. Ich fand den Wortlaut nicht so erschreckend. Er steht in der Zeitung. Ja, geben Sie mir mal das Blatt, bitte. Bitte. Also schlimmstenfalls könnte man hinter einigen amüsanten Sätzen die Waffe der Ironie vermuten. Och, Ironie. Kein Mensch versteht Ironie im Zeitalter des Bluffs. Diese Rede wird ernst genommen. Ja, was wird de Bucourt dazu sagen? Na, das werden wir bald wissen. Er ist ja bereits im Hause. Oh, also dicke Luft, Angelique. Lassen Sie mich bitte allein. Ja. Und die Zeitung lassen Sie bitte hier. Ja. Maurice, von Mann zu Mann. Welche Absichten stecken hinter deiner Rede? Na, wie du siehst, lese ich sie gerade, um darüber klar zu werden. Also bitte lass die Scherze. Wir sind erschüttert. Du, ein Meister der kurzen Rede, wirst auf einmal geschwätzig, zynisch und hinterhältig. Was hat das zu bedeuten? Diese Anspielung auf die Außenpolitik in einer schwierigen außenpolitischen Situation mag noch hingehen. Außenpolitisch sind wir doch stabilisiert. Unsere Bündnisse... Unsere innenpolitischen Erfolge beruhen aber darauf, dass wir die außenpolitische Lage immer als schwierig hinstellen. Nun sag doch was. Sprich, verteidige dich doch. Wie muss dir nur bei dieser Rede zumute gewesen sein? Wie einem Mann, der aus einer engen und dunklen Höhle kommt und ins Licht blinzelt und darüber aus Verlegenheit ein paar Scherze macht. Ein paar Scherze macht. Dabei lässt jedes deiner scheinbar so harmlosen Worte einen bitterbösen Schluss zu, nicht weit entfernt von Niedertracht. Dieses lächerlich Machen der Regierung, diese hinterhältige Anspielung auf einen Regierungswechsel, dieser Vergleich mit einem Verkehrsunfall. Es war eine Autoschau. Und dieses Liebäugeln mit der Opposition und das in einem Augenblick, in dem die Zusammenarbeit der Regierungsparteien gefährdet ist und die Opposition gegen das Kabinett Sturm läuft. Du übertreibst, Antoine. Oh, ich übertreibe es, so, so. Dann lass dir sagen, dass der Ministerpräsident über deine witzigen Aperçus tobt. Er verlangt, dass du das alles sofort dementierst. Ich soll das zurücknehmen? Ja, er verlangt es. Aber der Staatssekretär Bahrain kann doch nicht dem Staatssekretär Bahrain widersprechen. Es wäre nicht der erste Widerspruch im politischen Leben. Man muss eben sofort eine Gelegenheit suchen, bei der du deine witzigen Sentenzen von gestern ebenso witzig wieder aufhebst. Na, das soll mir der Ministerpräsident erst mal vormachen. Ist der einzige Ausweg. Sag doch was. Es gibt noch einen anderen Ausweg. Ich stelle mein Amt zur Verfügung. Das wäre genau das, was wir bei der jetzigen Lage vermeiden wollen. Zwar bei dem parlamentarischen Konflikt ist uns der Sieg sicher. Der Ministerpräsident hat sich in der bekannten geschickten Weise hinter den Kulissen in das Spiel gemischt und sich der Stimmen der Splitterparteien versichert. Mit diesen sind wir dem oppositionellen Ansturm gewachsen. Ich verrate damit zwar ein Geheimnis, aber in der nächsten Stunde schon ist es keines mehr. Auf diesen Sieg darf kein Schatten fallen. Verzeih, Antoine. Angelique? Herr Fournier, Herr Boulanger und Herr Vatel wünschen empfangen zu werden. Fournier, Boulanger und Vatel? Das sind doch die Herren von der Opposition. Ich schwöre dir, ich weiß nicht, was sie wollen. Also das sind deine Hintergründe. Ich fürchte, ich muss auch darüber mit dem Ministerpräsidenten sprechen. Du musst tun, was du für deine Pflicht hältst. Auf Wiedersehen, Antoine. Und dich habe ich ja harmlos gehalten. Meine Herren von der Opposition... Herr Staatssekretär, Sie haben unsere Presse gelesen. Wir meinen damit die Presse unserer Partei. L'Avantageur und so weiter. Und falls Sie sie nicht gelesen haben, ist es auch gleich. Jedenfalls, Sie haben bei uns eine gute Presse. Wir bewundern nicht nur Ihren Geist und Witz, sondern auch Ihren Mut. Vor allem die volkstümliche Art Ihres Vortrags. Sie stehen uns sehr nahe, auch wenn Sie das noch nicht wissen oder zugeben sollten. Ob Sie es zugeben oder nicht, auch wir stehen Ihnen nach dieser Rede sehr nahe. Ungemein nahe. Diese geschickten Anspielungen. Man kann Ihnen nicht an den Wagen fahren und doch überfahren Sie andere. Das war aber gar nicht meine Absicht. Sie wären schön dumm, wenn Sie das jetzt zugeben wollen. Stürzen werden wir die Regierung. Heute noch. Herr Baren, Sie haben mit Geschick einige Regierungswechsel überdauert. Die anderen stürzten, Sie schwammen. Und wir ließen Sie schwimmen und bewunderten Ihre Kunst, mit den wechselnden Strömungen dahin zu treiben, wie ein Fisch, der eine echte Fliege vom Angelköder zu unterscheiden weiß. Und wir haben es bedauert, dass aus dem Balancieren kein Avancieren wurde. Mit anderen Worten, nach dieser Ihr wahres Wesen enthüllenden Rede bieten wir Ihnen den Ministerposten des Herrn Debucourt an. Aber meine Herren, Herr Debucourt ist noch im Amt. Und Sie? Es liegt an Ihnen, Herr Baren, sich unseres Vertrauens im entscheidenden Augenblick zu bedienen. Ihr Übertritt zur Opposition würde in dem Augenblick erfolgen, in dem die Opposition aufgibt und die bisherigen Regierungsparteien in die Opposition manövriert haben. Aber meine Herren, ich sage Ihnen, die Regierung wird nicht stürzen. Sie mögen das Zeug zu einem guten Minister haben, ein Prophet sind Sie nicht. Schadet nichts. Das Prophezeien besorgen wir. Wir haben die Ehre, Herr Staatssekretär, uns zu empfehlen. Uns ruft die Parlamentssitzung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gefallen. Sie wird es diesmal schaffen. Das ist eine Tatsache, die nicht übersehen werden kann. Jetzt ist die Regierung bisher immer getan. Wir haben wieder nicht unsere Versprechungen eingelöst. Meine Herren, wir müssen es verlangen. Wir entleidigen die auf die Dauer und gerade der Ministerpräsident kann von das Gegenteil behaupten. Seht doch, meine Herren, diese Argumente sind doch unhaltbar. Was geht, ihr habt doch noch am Bedarf dringend eine Revision. Das Vertrauen des Volkes. Herr Staatssekretär, Beauvisage ist hier. Mein anderes Ich. Na, lassen Sie ihn kommen. Guten Tag, Herr Staatssekretär. Ich komme um... Sie brauchen mir nicht zu sagen, welchen Erfolg Ihre Rede gehabt hat. Oder meine Rede, wie Sie wollen. Ja, aber zum Teil haben wir doch ausgezeichnete Kritiken, Herr Staatssekretär. Im Avantageur zum Beispiel da... Den lesen Sie? Das ist doch das Blatt der Opposition. Ja, ich lese auch das Blatt der Regierungspartei, den Eclat Noir. Wissen Sie, ich vergleiche und bilde mir dann als denkender Mensch meine eigene Meinung. Aha. Und leider haben Sie diese Meinung auch geäußert. Herr Staatssekretär, ich war in einer Zwangslage. Na, was tun? Mademoiselle Angelique sagte, reden Sie. Na gut, dachte ich, aber was? Aus meinem Gehirn, da konnte ich doch nur das hervorholen, was drin war, nicht? Ist es denn so unvernünftig gewesen, was ich da gesagt habe? Na, Sie haben gesagt, was Sie dachten. Also, als ich auf dem Podium stand, da war ich nicht mehr Beauvisage. Ich war direkt ein anderer. Aber auf keinen Fall waren Sie Bahrain. Ich dachte daran, dass wir glücklicher sein könnten, als wir sind. Und dass ich mich oft über diesen Mangel ärgere. Also ich weiß gar nicht, was ich alles gesagt habe. Habe ich denn das wirklich gesagt, was da in der Zeitung steht? Offenbar. Also, dann finde ich mich großartig. Leider darf ein Staatssekretär nicht alles sagen, was er denkt. Och, zum Teufel mit einem Amt, das mich zur Unaufrichtigkeit zwingt. Warum? Dem einen fehlen ein paar Meter Mut, zu sagen, wie es ihm ums Herz ist, und dem anderen ein paar Meter Augenmaß, um die Dinge zu sehen, wie sie sind. Und diese paar Meter, die sind der Abgrund, der die Regierten von den Regierenden trennt. Ja, wie wollen Sie denn den wohl beseitigen? Mit Widerspruch, mit Mitarbeit, mit Nachsicht, mit Humor, mit allem, was das Leben bewegt, damit es nicht erstarrt und versteint. Ach so, ja. Ist es eben nicht so einfach wie in der Kantine, Herr Beauvisage? Ja, ich verstehe. Jetzt werde ich doch versetzt, nicht? Ach, wer redet denn davon? Sie sehen ja meinem Nachfolger bestimmt nicht mehr ähnlich. So? Wahrscheinlich wird es Herr Bastagnier sein, vielleicht auch ein anderer. Aha. Aber mit keinem werden Sie einen gemeinsamen Urgroßvater haben. Ja. Noch eins. Ihre Karikatur zeigte mir Seiten meines Wesens, die ich bisher an mir selbst noch nicht wahrnahm. Ach, so? Sie erweiterten mein Wissen, Beauvisage. Nee. Und dafür danke ich Ihnen. Oh, bitte. Heißt das, Herr Staatssekretär, dass Sie demissionieren? Und daran bin ich schuld? Wenn man der Katze übers Fell streicht, sprühen Funken. Sie haben der Katze mit ihrer, unserer Rede übers Fell gestrichen. Was? Und nun machen die anderen ein Feuerwerk daraus. Ach. Solche Raketen kann man nicht zurückpfeifen. Aha. Und nun leben Sie wohl und schicken Sie mir bitte Angelika rein. Ja, leben Sie wohl, Herr Staatssekretär. Ach. Angelique, sehen Sie bitte in den Akten nach, mit welchen Worten mein Vorgänger, es war Herr de Mol, seinerzeit um seine Entlassung nachgesucht hat. Wir wollen die traditionelle Form beibehalten, ja? Ich erinnere mich, dass mit Herrn de Mol auch seine Sekretärin demissionierte. Wir arbeiten an meinem Buch, Angelique, und werten die Entdeckung von Gogo aus. Wir werden glücklicher sein. Und doch werde ich weinen, wenn Sie und ich diese Räume verlassen. Ah, der Minister auf der direkten Leitung. Nehmen Sie den Reservehörer und hören Sie mit, Angelique. Ja. Hier, Bahrain. Maurice, erinnerst du dich, dass du mich einmal mit falschen Resultaten hereingelegt hast, als wir noch Schulbuben waren? Es war eine Hinterlist. Ich weiß, dass du dich nicht geändert hast. Diesmal hast du mich wieder hineingelegt. Jetzt hast du dein Schiff auf dem Trocknen. Ich gratuliere dir, Maurice, zum Regierungswechsel. Das war Debecourt. Haben Sie seine Worte verstanden? Er gratuliert zum Regierungswechsel? Le Grand Noir! Gefährliches Abstimmungsmanöver der Opposition! Fallen die Splitterparteien um! Mademoiselle Angelique, kennen Sie mich wieder, Printemps. Ich muss Ihren Chef sprechen, in dieser Sekunde. Ihre Artikelserie über die Hobbys der Politiker ist für uns nicht mehr interessant. Wir verzichten. Auf das Steckenpferd? Nein, auf die Politik. Das gäbe eine neue Artikelserie. Märchen im Vorzimmer. Aber ich glaube Ihnen nicht. Wo ist die Tür zu Herrn Bahrain? Ah, danke, ich sehe schon selbst. Herr Printemps, das ist nicht üblich, dass Sie so ohne weiteres... Herr Staatssekretär, dieser Herr ist Herr Printemps, ein Journalist, der gegen meinen Willen bei Ihnen eindringt. Er schreibt eine Artikelreihe, die Hobbys unserer Politiker... Das stimmt, aber im Augenblick nicht aktuell. Ich bitte nur um die Chance der ersten Nachricht, Herr Bahrain. Einmal möchte ich schneller sein als meine Kollegen. Werden Sie ja sagen? Wozu? Dass Sie sich aus dem Durcheinander erheben wie ein Phönix aus der Asche. Nach dem Sturz der Regierung bildet Herr Vatel das neue Kabinett. Sie stehen auf der Ministerliste, Herr Bahrain. Das muss mir Herr Vatel selbst sagen. Bitte, Angelique. Herr Vatel ist im Vorzimmer und wünscht Sie zu sprechen. Ja, führen Sie ihn bitte zu mir herein, Angelique. Herr Vatel ist auf Stichwort erschienen, Herr Bahrain. Nun... Herr Vatel, Herr Staatssekretär Barret. Herr Minister Barret. Na, wie klingt das? Wie etwas, das ich nicht verdient habe, Herr Vatel. Ich überschätze Ihre Rede auf der Autoschau keineswegs. Aber der gewählte Zeitpunkt war bedeutsam und zeugt von politischem Ahnungsvermögen. Also? Nein. Nein. Nein. Wie zu erwarten. Die Jungfrau sieht scheu zu Boden und ziert sich aus Diplomatie. Herr Barret, es ist nicht der erste Regierungswechsel, bei dem Sie aus dem einen Wildwasser in das andere Wildwasser geschwommen sind als ein munterer Fisch. Ein Beweis, dass die politische Atmosphäre Ihre Lebensluft ist, auf die Sie nie verzichten können. Pardon? Ja? Ich gebe Ihnen eine Schlagzeile. Die neue Regierung wird das unschätzbare Fachwissen des Staatssekretärs Barret für größere Aufgaben einsetzen. Ich habe mich noch nicht entschieden, Herr Vatel. Sie lösen de Bucourt ab, Herr Barret. Soviel ich weiß, wäre gerade das ein kleiner Triumph für Sie. Dieser Triumph wäre eine menschliche Schwäche. Ich bitte um Bedenkzeit. Meine Liste wird noch heute der Öffentlichkeit präsentiert. Ihre engsten Mitarbeiter, darunter natürlich Mademoiselle Angélique, wechseln mit ins Ministerium. Und noch eins. Damit Sie nicht mehr heimlich nach Gogo fahren müssen, werde ich alle Höhlen unseres Landes Ihrer Aufsicht unterstellen. Bretin, ja? Eine kleine Schlagzeile für Sie. Minister Barret übernimmt Protektorat der Höhlenforschungen. Nimmt Protektorat der Höhlen. Adio, Herr Minister. Noch einen Augenblick, Herr Vatel. Ja, Herr Minister. Woher wissen Sie, dass ich in Gogo war? Ich habe eben auch ein Steckenpferd. Meines ist der Geheimdienst. Mir bleibt nichts verborgen. Auf Wiedersehen, Herr Minister. Kommen Sie, Pantin. Haben Sie das gehört, Angélique? Aber von Beauvisage hatte Vatel keine Ahnung. Ein Zeichen, dass sein Steckenpferd auch nicht fehlerfrei ist. Beauvisage. Notieren Sie, Angélique, den Kanzleisekretär Beauvisage um 2 Gehaltsstufen heraufsetzen. Er lag wirklich zurück. Die kleine Korrektur ist verdient und unauffällig. Sonst noch etwas, Angélique? Nein. Nur, dass Ihre Privatbriefbogen aufgebraucht sind. Bestellen Sie neue. Und vergessen Sie nicht, statt Staatssekretär Minister drucken zu lassen. Ja, Herr Minister.